Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Suchmaschinen haben einen großen Einfluss darauf, was wir beim Surfen im Internet zu sehen bekommen. Und weil das so ist, könnte man Google und Co. im Prinzip natürlich auch dazu benutzen, um die Meinung von Menschen zu manipulieren. Zum Beispiel im Vorfeld einer Wahl, um Stimmung für einen bestimmten Kandidaten zu machen. Im Fachmagazin PNAS beschreiben Wissenschaftler heute Experimente, die belegen, das funktioniert tatsächlich. Manipulierte Suchmaschinen könnten den Ausgang von Wahlen verändern, indem sie Unentschlossene beeinflussen. Frage an den Wissenschaftsjournalisten und Computerfachmann Michael Gessert hier im Studio. Aus welchen Versuchen schließen die Forscher das denn? Ja, das waren gleich mehrere. Der erste war ein reiner Laborversuch. Da hatten die Psychologen also 102 Leute ins Labor gebeten. Die waren ganz gut durchmischt, so nach Geschlecht, auch nach politischer Überzeugung ausgeglichen. Und die sollten also quasi posthum sagen, wie sie denn bei der Wahl 2010 die Kandidaten in Australien gefunden hätten. Tony Abbott war das damals und Julia Gillard. Die ging ja auch hauchdünn aus, diese Wahl. Und da waren am Anfang die Antworten erstmal sehr ausgeglichen und ziemlich unentschlossen. Das geht ja auch vielen Wählern in Deutschland immer öfter so. Man weiß nicht so genau, für wen man stimmen soll. Genau, und in diesem Versuch hat das aber auch sehr gut gepasst für die Forscher jetzt hier, weil nämlich eben dann anschließend die Versuchspersonen diese Kandidaten im Netz recherchieren sollten. Und jetzt hatten aber die Wissenschaftler eine kleine Feinheit vorbereitet, nämlich auf diesen Rechnern da lief nicht das richtige Google, sondern eine gefakte Suchmaschine. Und diese gefakte Maschine, die lieferte jetzt den Versuchspersonen drei verschiedene Varianten. Einmal eben eine Variante, wo es überproportional viele positive Treffer eben zu dem einen Kandidaten, zu Abbott gab. Die zweite Versuchsgruppe, die bekam manipulierte Pro-Gillard-Treffer. Und die dritte, nur die dritte, die originalen, die unmanipulierten Treffer. Also das, was Sie und ich vermutlich auch zu sehen bekommen hätten, wenn wir diese Kandidaten gegoogelt hätten. Genau, das ist jedenfalls das, worauf man ausgehen kann normalerweise. Und nach dieser Recherche, dieser gefakten Recherche, wurden die Versuchspersonen dann jeweils gefragt, wie sie jetzt die Kandidaten fänden, wen sie denn jetzt wählen würden. Und das Ergebnis war eben wirklich ganz klar, es war eine ganz klare statistisch signifikante Veränderungen jeweils hin bei den manipulierten Gruppen zu dem durch die Anordnung der Suchtreffer gepushten Kandidaten. Wie praxisrelevant ist das denn wirklich? Also, dass Amerikaner über australische Politiker abstimmen, das passiert im realen Leben ja nicht wirklich. Ja, das ist ganz klar. Das hatten auch die beiden Forscher hier selbst so empfunden. Und dann haben sie eben trotz der damit einhergehenden ja auch ethischen Probleme eben eine richtige Wahl jetzt womöglich zu beeinflussen, haben sie den Freilandversuch gemacht. Die sind dann zu der Wahl 2014 in Indien dabei gewesen, auch mit dem gleichen Prozedere. Erst also die Auswahl, die Befragung der Testpersonen, eben dann praktisch anschließend diese Suchmaschinenrecherche mit den drei Getürkten oder einer eben richtigen Variante. Und auch hier, wenn auch längst nicht so deutlich wie im Laborversuch, war eben ganz klar ein Stimmungsumschwung in Richtung der jeweiligen Manipulation eben auch nachweisbar. Das heißt aber ganz konkret, Google hätte im Prinzip die Möglichkeit, das Zünglein an der Waage zu spielen und einem bestimmten Kandidaten zum Sieg zu verhelfen, wenn es seine Algorithmen entsprechend adaptieren würde. Das ist jedenfalls, kann man auch wirklich sagen, die im Grunde jetzt auch empirisch hinterlegte These der Studie. Im Grunde genommen liefert die Studie auch Zahlen, wie stark dieser Effekt ausfallen könnte, auch in der Realität. Und der letzte Satz der Untersuchung lautet hier eben, Suchmaschinenergebnisse könnten eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Und im Grunde genommen fordert hier der Hauptautor, eben Robert Epstein, fordert eine Regulierung für Suchmaschinen. Im Grunde genommen eine als Aufsichtsbehörde eben dann für Google. Man muss dabei wissen, obwohl das Wort Google in der Studie gar nicht vorkommt. Robert Epstein führt seit 2012 eine gewisse Privatfehde mit Google, weil nämlich damals mal die Suchmaschine seine eigene Webseite als eben mit Malware verseucht aufgelistet hatte und auch quasi gesperrt hatte. Also ganz unvoreingenommen ist der unter Umständen nicht. Trotzdem die Frage, ist das jetzt eher eine theoretische Gefahr, die der da ausgemacht hat oder eine ganz praktisch reale? Also es gibt ja überall Manipulationsvorwürfe an Google, auch hier in der EU aus anderen Gründen. Es ist tatsächlich so, wo Epstein recht hat, wenn es solche Manipulationen geben würde, natürlich sind bisher keine bekannt, dann wären die auch praktisch nicht zu entdecken oder nachzuweisen, denn Google könnte sogar diese gefakten Treffer gezielt ausliefern an bestimmte Personen, die es für beeinflussbar hält. Auch dazu hat Google ja das Datenmaterial im Hintergrund. Wer die Ergebnisse von Suchmaschinen manipuliert, kann den Ausgang von Wahlen beeinflussen. Informationen und Einschätzungen zu einer Studie heute im Fachmagazin PNAS von Michael Gessert. Vielen Dank.